Also Material ist das Thema hier meines Vortrags. Ich finde es sehr erfreulich, dass Adorno jetzt insgesamt eine Renaissance zu erleben scheint, auch und gerade in der Ästhetik. Und das ist auch nicht wirklich verwunderlich, wenn man sich anguckt, wie reich und anregungsreich seine Texte zur Ästhetik sind. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die eine Wiederaneignung von Adorno eher schwierig machen und, oder verhindern und ihn für viele Jahre ja auch als Persona non grata haben erscheinen lassen in der deutschen Philosophie. Und da sind naheliegend dann eben dieses, also dieser Gestus, der mit ihm assoziiert wird, das sozusagen des strengen, intransigenten Richters, der irgendwie ex cathedra Sachen verurteilt und sagt, was alles nicht geht und was alles verkehrt ist und was man nicht darf. Und der von einem Zwangs- und Verblendungszusammenhang der Gesellschaft redet und da aus dem irgendwie gar keinen Weg rausführt und so. Darüber möchte ich überhaupt nicht reden jetzt. Es scheint nur so, wenn man sich das so anguckt, dass der Materialbegriff ausgerechnet genau in diesen Zusammenhang fällt, weil er genau eigentlich einer der Begriffe ist, der im Zentrum dessen steht, was, da, was man nicht mehr machen kann. Ich finde aber trotzdem, dass der Materialbegriff sehr hilfreich und produktiv ist, wenn man ihn ein bisschen transformiert und ein bisschen auch von bestimmten Interpretationen befreit, mit denen er belastet, durch die er belastet worden ist in den vergangenen Jahrzehnten. Man könnte erstmal darauf kommen, dass man den Begriff so beschreibt, wie Rosalind Krauss es mit dem des Mediums getan hat, nämlich als critical toxic waste, also als kritischer Giftmüll, den man irgendwo vergraben muss. Das Problem ist, dass, was wir vom Giftmüll ja heute wissen, der kommt immer irgendwann zurück. Und auch der Materialbegriff, den werden wir nicht wirklich los. Und so giftig ist er dann am Ende doch nicht. Was man tun muss, um mit dem Begriff weiterarbeiten zu können, ist jetzt nicht furchtbar überraschend, ihn von der Vorstellung eines linearen Fortschritts in der Kunst zu befreien, wofür sich auch bei Adorno natürlich Anknüpfungspunkte finden. Und man muss ihn auf eine Weise interpretieren, glaube ich, die einer Situation der tendenziellen Entgrenzung der sogenannten Künste Rechnung trägt. Und ich sage mit Absicht tendenziell und sogenannte Künste, weil ich sowohl mit dieser Entgrenzungsfigur gewisse Schwierigkeiten habe, als auch mit der Idee von Künsten Probleme habe. Und ich möchte an dieser Stelle den Begriff des Ortes einführen, später dann in meinem Vortrag, um dem so ein bisschen Rechnung zu tragen, also dieser Pluralisierung und der Übergänge der unterschiedlichsten Art zwischen Genres, Gattungen, Medien im traditionellen Sinne. So, aber noch jetzt wirklich in medias res. Der Ausgangspunkt der ästhetischen Überlegungen Adornos, vielleicht der Bezugspunkt seiner gesamten Philosophie, ist die Musik. Wir hatten gerade eine Sektion zur Musik mit 4 Vorträgen und auch der Materialbegriff ist an der Musik entwickelt worden. Das hat zur Folge, dass der Begriff erstmal relativ technisch daherkommt, also nerdig, hat Juliane Rebentisch immer gesagt in ihrem Eingangsvortrag, was irgendwie auch strange ist. Aber okay, also ja. Also er kommt technisch daher und geht von klar benennbaren und analysierbaren Verhältnissen aus. Und aufschlussreich, um sich den Begriff zu nähern, ist da die Auseinandersetzung mit dem Komponisten Ernst Krzenek in den 10er und 20er und 30er Jahren, Entschuldigung, die erstaunlich freundschaftlich verläuft und wo der Begriff erstmal geschärft wird. Was bedeutsam ist, ist allerdings, würde ich sagen, dass der Begriff von Adorno in den Jahren danach sukzessive auch auf andere künstlerische Phänomene und auf Kunst allgemein angewandt wird, ohne dass das jemals wirklich reflektiert wird. Also ohne dass er sagt, also gut, wir haben, in Musik können wir von Material reden, wenn wir es übertragen auf bildende Kunst oder auf Kunst allgemein, müssten wir entsprechende Modifikationen vielleicht vornehmen. Das tut er aber nicht. Er redet einfach weiter von Material. Er verkörpert für Adorno die Möglichkeit, offenbar Kunst im Allgemeinen in ihrer Historizität zu fassen zu bekommen. Der Einsatzpunkt des Begriffs ist die Frage bei Adorno, wie man von einem Fortschritt in der Musik sprechen kann, ohne damit die unsinnige These zu verbinden, dass irgendwie die heutige Musik besser wäre als die von Bach und Beethoven. Also Fortschritt kann nicht heißen, dass schon Beethoven besser ist als Bach und dann Mahler besser als Beethoven und Johannes Kreidler noch viel besser. Die Frage ist, wie man, kann man trotzdem Geschichtlichkeit der Kunst denken? Und das Material ist für Adorno der Ort, an dem sich sowas wie Geschichte vollzieht. Da jetzt ein Zitat aus einem Text, der auch in den Briefwechselband aufgenommen ist von ihm, damals im Anbruch rausgekommen, mit dem Titel Reaktion und Fortschritt, also Zitat Adorno. Den Schauplatz eines Fortschritts in der Kunst jetzt wohlgemerkt, nicht Musik nur, liefern nicht ihre einzelnen Werke, sondern ihr Material. Zitat Ende. der Ort dieses Schauplatzes, wenn man so merkwürdig reden will, ist nicht noch einmal irgendwo anders, sondern im Inneren der Werke. Deutlich ist dabei, dass Material nicht in einem materiellen Sinne, bloß materiellen könnte man sagen, heute mit, wo das Thema Materialität so im Schwange ist, in einem nicht bloß, sondern endlich materiellen Sinne. Also so ist es nicht gemeint, das wäre bei der Musik sowieso ein bisschen schwierig, von Material in diesem Sinne zu sprechen. Wenn Material alles das ist, mit dem Künstlerinnen arbeiten, dann besteht es immer auch aus Formen und ist von kulturellen Assoziationen, konzeptuellen Konstellationen, sozialen Beziehungen und institutionellen Rahmungen durchdrungen. Und dabei liegt kein Material einfach vor, sondern es ist immer das Resultat einer eigenen vorbereitenden Arbeit. Das gilt sogar im Falle von Materialien jetzt so im ganz pragmatischen Alltagsverständnis wie Holz oder Marmor. Da ist die vorbereitende Tätigkeit eine entqualifizierende, sozusagen neutralisierende, die etwas überhaupt zu dem macht, was dann neutrales Material für die Arbeit der Künstler und Künstlerinnen wird. Im Falle von sowas wie Tonalität, aber auch im Fall der Perspektive oder der Figürlichkeit, ist die Vorarbeit eine vorformende und qualifizierende. Aber auch dieses vorgeformte Material kann in keinem Lager abgerufen werden, denn es existiert nur in Form von Werken und Praktiken. Es gibt das Material nicht irgendwo, bevor jemand anfängt zu arbeiten. Jede künstlerische Arbeit bezieht sich auf andere Arbeiten, die ihr vorausgegangen sind, und benutzt Momente und Figurationen oder auch Praktiken als spezifische Weisen, etwas zu tun und mit etwas umzugehen, und benutzt die eben für ihre eigene Gestaltung. Dazu gibt es schlechterdings keine Alternative. Selbst Leute, die sozusagen Tabula Rasa machen wollen, tun das natürlich immer noch auf der Grundlage von dem, was vor ihnen stattgefunden hat. Und wenn das Material jetzt das ist, Zitat aus der ästhetischen Theorie, womit die Künstler schalten, so müssen sie es selbst erst isolieren, um es dann in eine eigene neue Form zu bringen. Dabei kann von einer klaren Trennung von geformtem Material und materiell realisierter Form nicht einmal für die Künstlerin selbst die Rede sein. Als hätte das Material dann doch unabhängig von der tatsächlichen Arbeit vorgelegen und man könne darauf zeigen, sagen, hier ist das Material und hier ist das, was daraus gemacht wurde. Material ist ein Reflexionsbegriff und als solcher zuerst mal eine Kategorie der Produktion, dann aber auch der kritischen Reflexion, die im Material bestehender Arbeiten und dem Verhältnis, das sie dazu einnehmen, ihre Stellung in einem historischen Raum zu bestimmen versucht. Also man guckt sozusagen, was an dem Stück oder an der Arbeit, die man vor sich hat, dass ihr Material ist. Und dieses Material ist immer das, was verweist auf anderes, was dem vorausgegangen ist. Nun will Adorno Geschichtlichkeit nicht nur als Bezug auf Vorangegangenes, sondern als Bewegung denken. Und diese Bewegung findet irgendwo zwischen dem Material und dem Umgang mit ihm statt. Zuerst einmal kann man jetzt mit Adorno von einem bestimmten Stand des Materials sprechen. Etwa von, Zitat, der Tatsache des objektiven und nicht redressierbaren Zerfalls der Tonart, Zitat Ende. Also das ist sozusagen der Stand für ihn, hinter den einfach nicht zurückgefallen werden kann. Natürlich sind bereits solche Thesen anfechtbar und wurden auch bereits von Czenek angefochten, aber Adorno geht weiter, indem er auch die Bewegungsrichtung selbst zum Teil zumindest ins Material verlegt. Hier finden sich Formulierungen unterschiedlicher Härte von, jetzt kommen verschiedene Zitate, von der geschichtlichen Tendenz der musikalischen Mittel über die Bewegungsgesetze und die Forderungen des Materials bis zum Zwang, dem das Material uns unterwirft. Eine Materialgesetzlichkeit, die Komponistinnen zum bloßen Exekutorinnen der Zwänge, Gesetze und Tendenzen des Materials degradiert, die wäre in der Tat, wie Czenek sagt, unhaltbar, unerwiesen, ja fast romantisch und falsch mythologisch, wenn das die Position wäre. Dass dieser Eindruck entstehen kann, ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass Adorno so weit wie möglich vom Bild der Künstlerin als schöpferisches Genie weg möchte, das in voller Freiheit und Souveränität seine Setzungen macht, unabhängig von dem, was da vorliegt. Sein Ziel ist es aber natürlich nicht, diese Freiheit ganz zu leugnen, sondern sie zu situieren. Zuerst einmal kann man sagen, anknüpfend an das, was ich gerade gesagt habe, dass ohne den Impuls der Künstlerin das Material als solches überhaupt nicht in den Blick käme, geschweige denn etwaige Tendenzen. Und da finde ich eine ganz gute Beschreibung dessen bei Gunnar Hindrichs. Er sagt, der Komponist unterliegt folglich einer Zwangslage, eine Tendenz aufzuspüren, die es ohne seine Arbeit gar nicht gibt. Also die Tendenz zeigt sich erst im Arbeiten damit. Also eine Agency sozusagen des Materials, die sich im Umgang mit ihm erst zeigt und nicht von alleine. Und vielleicht sollte man dann besser von Problemstellungen und Fragen sprechen, die sich in der künstlerischen Arbeit aus dem Material ergeben, ohne dass es fertige Lösungen präsentieren würde. Es ist natürlich nicht ein, Zitat Karl Dahlhaus, wirkendes, bewegendes Prinzip der Geschichte, Zitat Ende, in Nachfolge des Hegelschen objektiven Geistes. Das ist wirklich eine bösartige Fehlrekonstruktion, würde ich sagen. Material und künstlerische Arbeit bestimmen sich so für Adorno dialektisch gegenseitig, was er in einem sehr stark verdichteten Satz bereits 1930 formuliert hat, der für ihn aber unverändert eigentlich gültig bleibt. Und den zitiere ich jetzt nochmal. In die Dialektik des Materials ist die Freiheit des Komponisten mit eingeschlossen und im konkreten Werk vollzieht sich die Kommunikation beider in Strenge, natürlich in Strenge, messbar an dessen Stimmigkeit, die darum, so unvergleichbar sie gegen das andere Kunstwerk sein mag, in ihren kleinsten Zellen über Fortschritt und Reaktion ohne Rücksicht aufs andere Werk entscheidet. Zitat Ende. Gelungenheit wird damit nicht als ahistorische Kategorie verstanden, dass man einfach Werke sozusagen angucken kann, ob sie gelungen sind oder nicht und dann auch nochmal sehen, was für ein Verhältnis sie zur Geschichte einnehmen, sondern Gelungenheit muss die kritische Reflexion des Materials und somit ein eigenes Verhältnis zur Geschichte beinhalten, nicht als Ansprüche von außen, sondern als im Hinblick auf die Stimmigkeit der Sache selbst. Die Wahrnehmung solcher historischen Unstimmigkeiten ist dabei offensichtlich auf eine sehr genau historisch informierte und sensibilisierte Betrachterin angewiesen. Ist ja nicht so, als ob das sozusagen auf der Hand läge immer. Okay. Das wäre sozusagen erstmal der Versuch, okay, Rekonstruktion der Logik des Materialbegriffs insgesamt überhaupt. Und von Fortschritt habe ich jetzt erstmal relativ wenig gesprochen. Darüber müssen wir jetzt noch reden. Das Festhalten an den Kategorien von Fortschritt und Reaktion oder Regression verweist die Stimmigkeit natürlich auf ein bestimmtes Geschichtsmodell zurück, in dem beide klar voneinander unterschieden werden können. Das wird in dieser Deutlichkeit heute niemand mehr vertreten wollen. Die Frage ist nur, was man sich für Probleme einhandelt, wenn man die Unterscheidung ganz zugunsten der etwas diffusen und hilflosen Differenz von guter und schlechter Musik und Kunst einzieht, die es gänzlich aufgibt, das Verhältnis zur Geschichte und Gesellschaft überhaupt in die Bewertung künstlerischer Arbeit mit einzubeziehen. Wenn man den Materialbegriff seine kritische und damit normative Pointe ganz austreibt, dann hat man ihn verabschiedet und dann kann man immer noch von Material reden, aber sicherlich nicht im Anschluss an Adorno. Will man an ihm aber festhalten, ohne damit die Vorstellung eines unilinearen Fortschritts zu unterschreiben, muss man einen Weg finden, Pluralität und kritisches Bewusstsein miteinander zu verbinden. Es ist kein Zufall, die alle, die dies getan haben, zu Raummetaphern gegriffen haben. Also wenn man irgendwie einen einsträngigen Fortschritt in der Zeit nicht mehr haben will, dann geht es plötzlich in die Breite des Raumes. So spricht Richard Klein vorsichtig von einem mobilen Gedächtnisraum. Gunnar Hinrichs greift mit etwas kritischer Distanz auf Erich Dofleins Bild des Deltas zurück und Reinhard Karger mobilisiert Deleuze und Guattaris Motiv des Rhizoms. Das ist jetzt Zitat Karger. Innerhalb eines der Stränge des zersplitterten Materials wäre dann zwischen innovativen und regressiven Ansätzen zu unterscheiden, also nur innerhalb eines der Stränge, wenngleich keiner der Äste des materialen Rhizoms mehr einen exklusiven Anspruch erheben kann. Zitat Ende. Adorno selbst legt eine Fährte in diese Richtung, wenn er etwa von exterritorialen Strömungen in der Musik spricht, die selbst, Zitat, einen in sich stimmigen und selektiven technischen Kanon ausbildet. Seine Beispiele sind da Bartok und vor allem Janacek, der für seine Konsequenz gerühmt wird, aber der eben als exterritorial bezeichnet wird, also woanders sozusagen. Kargers und Dofleins Bilder entsprechen sich im Großen und Ganzen, sind, wie Kargers ausformuliert, sind aber sicher nicht mit dem Motiv des Rhizoms vereinbar, das für eine wuchernde Verflechtung steht, in der sich verschiedenste Strukturen und Verbindungen finden, aber sicher keine voneinander abgrenzbaren Stränge, innerhalb derer dann wiederum ganz klar und differenziert zwischen Fortschritt und Regression unterschieden werden kann. Ein räumliches Bild bleibt aber, wie ich glaube, alternativlos, weil dem Nebeneinander von unterschiedlichem Rechnung getragen werden muss, das sich nicht auf einer einzigen Fortschrittsskala auftragen lässt. Ich würde dafür plädieren, das Bild der sich verzweigenden Stränge dann doch etwas rhizomhafter zu fassen, um auch noch ganz andere Verbindungen denken zu können, ohne den Begriff des Rhizoms jetzt aber zu übernehmen. Es kann solche Stränge geben, die sich als Stränge dann wieder identifizieren lassen, muss es aber nicht. Und das ist eine empirische Frage, die sich nicht philosophisch vorentscheiden lässt. Woran man aber mit Adorno sehr wohl festhalten sollte, wie ich finde, ist die Notwendigkeit der kritischen Reflexion in der unvermeidlichen Mobilisierung von Aspekten anderer Werke als Material der eigenen Arbeit. Die Weise, in der dies geschieht, kann nicht die des schlichten Anknüpfens und muss nicht die der Negation sein. Negation ist ja die Universalwaffe und die ist sicherlich etwas zu allgemein, würde ich sagen, um Verhältnisse von auch kritische Verhältnisse von Kunstwerken auf andere Kunstwerke zu beschreiben. Ja, die bestimmte Negation ist eben tatsächlich das Standardmodell bei Adorno für das Verhältnis von Kunstwerken zu ihren Vorgängern und zur Tradition insgesamt. Und sie steht hegelianisch für das Festhalten des Verabschiedeten in seiner Negation. Und hier konkret die Fortsetzung der Tradition durch den Bruch mit ihr. Und an dieser Stelle konvergieren eben Adornos philosophische mit seinen ästhetischen Bezugspunkten, also Hegel auf der einen Seite, und eben Schönberg auf der anderen Seite, denn das ist genau die Weise, wie Schönberg und seine Schüler ihr eigenes Verhältnis zur Tradition rekonstruieren. Fortsetzung, Durchbruch. Mir scheint aber trotzdem, dass diese Figur deutlich überstrapaziert wird, wenn man sie universalisiert. Als formale Figur lässt sie sich kaum mit tatsächlicher künstlerischer Praxis und ihren Anforderungen übereinbringen. Also jetzt bezogen, es ist die Frage, ob das jetzt das letzte Kriterium ist, aber trotzdem bezogen auf die Arbeit von konkrete Arbeit von Künstlerinnen stellte sich schon die Frage, was das jetzt heißen soll, dass man sich in jeder Weise als Negation auf bestehende Arbeiten beziehen soll. Als formale Figur, ja, das hatte ich schon, Entschuldigung. Dieser Einwand lässt sich auch an jemanden wie Peter Osborne richten, der sich als einer der wenigen Philosophen heute noch ein totalisierendes Modell der zeitgenössischen Kunst und ihrer Entwicklung zutraut, und der sich eben zutraut, den Stand der zeitgenössischen Kunst mit philosophischen Mitteln zu fassen zu bekommen. Und bei dem wird die Figur der Negation eben auch auf das Verhältnis zu den Medien der Tradition ausgeweitet wird. Da komme ich gleich drauf zurück. Kunstwerke können sich auf sehr verschiedene Weise auf ihre Vorgänger und den Raum ihres Erscheinens beziehen, etwa über die Abweichung, die Subversion, die ironische Brechung, auch etwa die Eröffnung unerwarteter Möglichkeiten. Natürlich sind diese Formen nicht per se kritisch, aber sie sind reale Möglichkeiten und deren kritischer Gehalt muss im Einzelfall untersucht werden und kann nicht vorweg dekretiert werden oder abgesprochen werden. Und jetzt kommt der Teil, in dem ich das Ganze nochmal ausweiten möchte und den Begriff des Orts nochmal einführen. Klein, Hinrichs und Karger sind von der Musik ausgegangen. Also, und die Auseinandersetzung mit dem Materialbegriff Adornos findet eigentlich weiterhin immer nur in der Musik statt oder die Diskussion. Wenn das, und nicht von den Künsten oder der Kunst im Singular. Wenn das Fortschrittsmodell aber bereits hier innerhalb dieses scheinbar medial klar abgegrenzten Bereichs an sein Ende gekommen ist, wie ist dann mit einer Situation umzugehen, in der von einer Gliederung der Künste nach ihren Medien insgesamt eher keine Rede mehr sein kann, weil wir uns in einer Post-Medium-Condition befinden? Das ist nochmal Rosalind Krauss aus dem gleichen Text, auf dem ich auch am Anfang zitiert habe. Kommt Adorno mit seiner Skepsis gegenüber medialen Überschreitungen und Hybridisierungen hier nicht endgültig an seine Grenzen? Ich glaube nicht, um es vorwegzunehmen. So sieht es aber zum Beispiel Juliane Rebentisch, das hat sie auch am Freitag nochmal gesagt, die einige Nähe des Materialbegriffs zu Clement Greenbergs Medienkonzept ausmacht, das hier natürlich bei dieser ganzen Rede von Post-Medium-Condition und so im Hintergrund steht. Auch wenn es einige Indizien für diese Nähe zu geben scheint, halte ich das für ein grundlegendes Missverständnis des Materialkonzeptes. Greenberg vertritt ein offensives Konzept medialer Spezifität, das in eine historische Großkonstruktion eingebettet ist. Also für ihn gab es in der Geschichte der Künste vielfache mediale Vermischungen und wechselseitige Bezugnahmen. Einflussreiche Leitmedien wie die Literatur im 17. Jahrhundert brachten auch andere Künste dazu, sich nach ihrem Vorbild auszurichten, ihre Mittel zu übernehmen und so weiter. Das aber sind alles Irrwege und Kinderkrankheiten für ihn. Und die Aufgabe der Kunst heute, das heißt damals, also 40er bis 60er Jahre so, ist es, sich zu immer größerer medialer Reinheit fortzubilden, indem sie auf die Beschaffenheit des eigenen Mediums und dessen Opazität reflektieren. Adornos Skepsis gegenüber diesen Überschreitungen hat eine vollkommen andere Quelle und setzt theoretisch auch auf einer anderen Ebene an. Rebentisch findet sie auch noch im Vortrag Die Kunst und die Künste von 65 mit seiner berühmten Formulierung vom Verfransungsprozess der Künste. Und sie hat das auf dieses Bild gebracht am Freitag mit den Teppichen, deren Fransen verwoben sind, aber die Teppiche selber eben nicht, sondern die bleiben bestehen. Da ist was dran. Sie hält eben fest, dass Adorno für Übergänge und Aneignungsbewegungen ein klares Kriterium formuliert. Legitim sind nur solche Übergänge, jetzt schreibt sie, die in den jeweiligen Medien selbst angelegt sind. Aber diese Formulierung ist, wie ich sagen würde, nicht ganz falsch, aber extrem irreführend, weil sie von vornherein den Greenbergschen Medienbegriff unterschiebt. In der Tat ist sein Legitimitätskriterium für Überschreitung, dass die Bewegung sich aus einer inneren Entwicklung ergibt und nicht aus einer bloßen Laune, einer oberflächlichen Mode oder der Hoffnung auf mehr Aufmerksamkeit. Die Bereiche, die als Ausgangspunkte solcher Bewegungen ausgemacht werden, sind in der Tat die gleichen künstlerischen Disziplinen der Tradition, von denen noch Greenberg ausgeht, also Musik, Bildende Kunst, Theater, Literatur und so weiter. Nur, dass diese eben bei Adorno nicht medial bestimmt sind, sondern durch die Kontinuität ihrer Entwicklungen und Problemstellungen. Das ist ein grundsätzlich anderes Bild, würde ich sagen. Es gibt nicht Medien, die sozusagen erstmal primär essentialistisch die Gattungen definieren, sondern es gibt Entwicklungsstränge, innerhalb derer sich Gattungen ausdifferenziert haben, und diese Ausdifferenzierung kann sich auch verschieben und wieder zurückgenommen werden. Man könnte vielleicht von einer impliziten historischen Ontologie der künstlerischen Disziplinen sprechen. Wenn es eine Ontologie ist, dann immer eine historische. Der Einspruch, also Adornos Einspruch, geht daher auch nicht von unveränderlichen Medien aus, deren Reinheit erreicht und bewahrt werden müsste, sondern vom durch und durch historisch bestimmten Material. Wogegen Adorno sich wendet, ist ein bloßes Ausscheren aus dem historischen Entwicklungszusammenhang, der sich nicht um das Gewesene bekümmert und sich frei an diesem und jenem bedient. Kritisiert wird nicht Unreinheit, sondern Inkonsequenz und mit ihr die Gefahr des Dilettantismus und des fröhlich unreflektierten Herumbastelns. Kann ja auch was dran sein, gut, man müsste das selber dann nochmal ausweisen sozusagen und reflektieren von Adorno her, dieses Herumbasteln. Dass er dabei die Situation deutlich restriktiver angeht und bewertet als etwa Dick Higgins, der im gleichen Jahr 65 seinen berühmten Intermedia-Text publiziert, mag man als Konservatismus kritisieren, aber das ist, würde ich sagen, nicht dem Materialbegriff als solchem zuzuschreiben. Von ihm aus, dem Materialbegriff, gibt es kein grundsätzliches Argument dagegen, Materialverschiebungen über Genre- und Disziplinengrenzen hinweg bis zur Auflösung oder grundlegenden Transformation der traditionellen Disziplinen anzunehmen, zumal nicht 54 Jahre nach diesen skeptischen Bemerkungen von Adorno. Bereits bei diesem läuft die Diagnose eines zunehmenden Nominalismus in der Kunst, die vor allem in der ästhetischen Theorie eine wichtige Rolle spielt, dem Beharren auf Disziplinen und Gattungen zuwider. Also da sind zumindest konfligierende Tendenzen. Zitat aus der ästhetischen Theorie. Wie imstande des ungemilderten Nominalismus ohne Gewalt zu etwas wie der Objektivität von Form zu gelangen sei, ist offen. Von veranstalteter Geschlossenheit wird sie verhindert. Also die Objektivität. Zitat Ende. Nominalismus steht hier für die Auflösung von Allgemeinheit, also für den Verlust verbindlicher ästhetischer Formen und Normen, angesichts dessen jedes Werk im Prinzip dann vollständig auf sich selbst gestellt ist. Die Frage wäre dann, wie es als radikal Einzelnes eine Form von Überzeugungskraft und individueller Verbindlichkeit herstellen kann, ohne die es schlicht unverständlich und bedeutungslos in jeglichem Sinne würde. Also bedeutungslos eben als unverständlich und auch nicht bedeutsam, also einfach unwichtig und nicht interessant. In letzter Konsequenz wäre das eine Situation, in der der Materialbegriff seine Funktion verliert, weil nicht einmal mehr von einer Pluralität von genealogischen Linien, Kreuzungen, Verzweigungen und Übergängen ausgegangen werden kann. Damit wäre die Möglichkeit vollständig abgeschnitten, das einzelne Werk sinnvoll auf jeden Gedächtnisraum zu beziehen und ebenso jede Form der Vergleichbarkeit und des gegenseitigen Bezuges zeitgenössischer Arbeiten aufeinander. Das ist die Situation, die zum Beispiel Osborne beschreibt, direkt im Anschluss an Adorno. Zitat, under conditions of tendentially, immer noch vorsichtig, tendentially, increasing aesthetic nominalism, each work must create the mediating conditions of its own intelligibility. Also es muss sozusagen seine eigene Allgemeinheit selber ausstellen in seiner Individualität, um überhaupt irgendwas zu sein, mit dem das irgendjemand versteht und mit dem irgendjemand was anfangen kann. Nun ist allerdings Nominalismus für Adorno kein Faktum, sondern der Name für eine Dynamik, in der die Dialektik von Besonderem und Allgemeinem, also das Besondere des Einzelwerkes und das Allgemeine der allgemein verbindlichen Normen, Strömungen, was auch immer, immer prekärer wird, wobei das Allgemeine weiterhin vom Material vertreten wird. Zitat, auch aus der ästhetischen Theorie, das substanzielle Moment der Gattungen und Formen hat seinen Ort in den geschichtlichen Bedürfnissen ihrer Materialien. Also es gibt ein substanzielles Moment und das liegt genau im Material. Also der Nominalismus wird immer gekontert davon und die geschichtlichen Bedürfnisse der Materialien, die substanzielle Momente der Gattungen und Formen mit sich bringen, werden gekontert durch den Nominalismus. Was aber, wenn sich die Vorstellung eines solchen substanziellen Moments endgültig erledigt hat, wie es für Osborne der Fall ist? Und ob das jetzt wirklich der Fall ist, das ist mal ein bisschen eine Frage, finde ich. Das Eigenartige nämlich ist, dass in diesem Bild, also jetzt vor allem bei Osborns, Institutionen, Präsentations- und Rezeptionsformen und Ausbildungsstätten genauso wenig vorkommen wie die drastische Verschiedenheit der Diskurse in den unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen. Das Afterlife of Mediums, wie er sagt, findet innerhalb dieses zerklüfteten Feldes statt, in dem die Raummetapher noch einmal einen anderen Sinn bekommt, beziehungsweise zum Teil ganz wörtlich zu verstehen ist. Wenn wir den Materialbegriff, den Adorno anders als vieles andere gerade nicht, habe ich jetzt Adorno gesagt? Nein, den Osborne anders als vieles andere nicht von Adorno übernimmt, nicht fallen lassen wollen und trotzdem die auch institutionelle Seite dieses Nachlebens zu fassen bekommen wollen, müssen wir ihn um den des Ortes ergänzen, oder das wäre zumindest mein Vorschlag. Entschuldigung. Die Frage, was zu einem gegebenen Zeitpunkt möglich, unmöglich, geboten, produktiv oder unplausibel ist, muss um diejenige ergänzt werden, wo dies der Fall ist. Dabei ist dieser Ort kein ein für alle Mal Gegebenes, sondern wird von dem mitbestimmt, was an ihm stattfindet und von ihm ausgeht. Er hat aber eine eigene Trägheit, die Teil seiner ermöglichenden Kraft ist. Eben nicht nur Begrenzung, sondern auch ermöglichende Kraft. Czenex insistieren auf der, Zitat jetzt da aus dem Briefwechsel oder aus einer Diskussion, glaube ich, der Souveränität des Geistes gegenüber dem Material bleibt eine romantische Übertreibung, weist aber gerade unter den Bedingungen der Gegenwart auf das Moment der Entscheidung hin, wo man sich situiert als Künstler oder Künstlerin, in welchem Kontext, an wen man anknüpft, von wem man sich abgrenzt, ist nicht durch irgendeine Logik des Materials vorab geregelt, denn ein allgemeines künstlerisches Material gibt es nicht. Ebenso wenig gibt es einen allgemeinen Ort und auch keinen Nicht-Ort. Jede künstlerische Arbeit findet irgendwo statt. In einer Galerie, einem Theater, einem Konzertsaal oder auf der Straße. In Venedig, Beijing, Düsseldorf, Miami oder Lagos. Sie wird von Künstlerinnen produziert, die eine institutionelle und disziplinäre Herkunft mitbringen. Und sie situiert sich selbst im künstlerischen Feld, indem sie ihr Material aus unterschiedlichen Quellen bezieht. Jedes Crossover, etwa von Theatralem in die Musik, von Musikalischem ins Theater, von Konzeptuellem in den Tanz und von allem und jedem in die bildende Kunst, wird durch die Interferenzen des Ausgangs und des Zielorts geprägt. Und wenn man dem gerecht werden will, muss ihm mit einem diskursiven Crossover begegnet werden, würde ich sagen, in dem eben auch die jeweiligen Diskurse erstmal zur Kenntnis genommen werden und dann aufeinander bezogen werden. Das ist für die Leute, die es machen müssen, ziemlich anstrengend und anspruchsvoll. Und es ist für Künstlerinnen nicht immer vorteilhaft, weil wenn man dann plötzlich die Kriterien des anderen Bereiches mit heranzieht, wird vieles von dem, was in einem Bereich als wahnsinnig aufregend erscheint, dann plötzlich unter Umständen ziemlich trivial und langweilig. Aber ich glaube, das muss man tun. Was von Dahlhaus als kritischer Einwand gegen den Materialbegriff gemeint ist, kann als treffender Beschreibung der Logik des Materials in postmedialen Zeiten gelten. Also Zitat Dahlhaus: Die ästhetische Legitimität eines Werkes wie Gruppen, das ist ein Stück von Karl-Heinz Stockhausen, beruht nicht auf der Stringenz, mit der geschichtlich fällige Konsequenzen gezogen werden, das wäre jetzt sozusagen seine Rekonstruktion des Adornoschen Materialbegriffs, sondern die ästhetische Plausibilität des Resultats veranlasste dazu, die historischen Voraussetzungen so zu rekonstruieren, dass sie auf das Ergebnis zuzulaufen schienen. Also das Werk schafft sich seine eigene Geschichte. Man könnte eben sagen, dass damit jede Arbeit sich im Prinzip ihre eigene Tradition schafft, die sie selbst plausibilisieren muss, durch ihre Stimmigkeit. Im Prinzip natürlich nur. Weil das ganz ohne die diskursive, institutionelle und künstlerische Unterstützung durch andere, also ohne jede Form von Allgemeinheit, nicht funktionieren kann. Das ist natürlich ein idealisiertes Bild, als ob wirklich jedes Kunstwerk sich seine Tradition vollständig selbst schaffen würde. Und ich glaube, das ist keine Kritik, sondern das ist eine Beschreibung der Logik des Materialbegriffs. Wenn das Material etwas ist, dessen Tendenz immer nur entbunden wird in Werken, die im Hinblick auf ihre Stimmigkeit angeguckt werden, dann kann von einer Tendenz immer nur ausgehend von dem, was da ist, die Rede sein. Das heißt, diese sozusagen retrospektive und retroaktive Wirkung der aktuellen Werke ist sowieso in den Materialbegriff eingeschrieben, wenn man nicht wirklich ein mythisches Verständnis von Geschichte hat. Osborne schreibt über diese Allgemeinheit, in flight from some substantive, da stimmt jetzt am Zitat irgendwas nicht, substantive and mediums, substantive irgendwas, wahrscheinlich Genres and mediums, contemporary art distributes its universalities across critical isms and individual series. Also kritische Ismen und Reihen und Serien sind für ihn sozusagen das Fortleben, die Weise des Fortlebens von Allgemeinheit. Mir scheint, dass das Motiv der Serie sich auch über die Werkserie hinaus mobilisieren lässt, die er hier im Sinn hat, sowas wie Onkawara oder so. In Abwesenheit eines allgemeinen Standes des Materials verläuft die künstlerische Entwicklung über genealogische Linien und Serien, die sich verzweigen, sich kreuzen, abbrechen, neu situiert werden. Sie werden ermöglicht, geprägt und gebrochen durch die Orte, an und zwischen denen sie stattfinden. Was sich bei all dem nicht retten lassen dürfte, ist etwas, worüber ich bisher gar nicht gesprochen habe, aber was jetzt doch noch zum Schluss erwähnt sei, ist die Vorstellung eines Parallelismus zwischen den gesellschaftlichen und den künstlerischen Produktivkräften, durch den der Stand des Materials immer auch eine Verbindung zu dem der Gesellschaft unterhält. Das war Adornos Idee in Bezug auf die Musik zumindest. Teilweise findet ein viel direkterer Austausch statt, in dem soziale Konstellationen, politische Prozesse, Debatten und Symbole und so weiter selbst zum Material der Kunst werden oder diese in Gesellschaft hinein interveniert. Ob die Kunst sich auf diese Weise oder über eine Arbeit an der Neuaufteilung des Sinnlichen, wie man mit Rancière sagen könnte, oder durch ihre explizite Abgrenzung oder in irgendeiner anderen Form zur Gesellschaft in Beziehung setzt, ist nicht vorweg ausgemacht. Und der Materialbegriff taugt nicht als Garantie einer sozusagen subkutanen Verbindung. Also wenn man es mit dem Material nur richtig macht, dann hat man schon eine Verbindung zur Gesellschaft. Das funktioniert, glaube ich, wirklich nicht. Mit seinem Komplement, dem Formbegriff, kann er aber für eine vorsichtige Reformulierung künstlerischer Autonomie als Überschuss mobilisiert werden. Sobald Gesellschaft in Kunst eintritt, wird sie Material. Und selbst dort, wo Kunst interveniert, bleibt sie Form. Autonomie mag nichts als eine Spannung sein, eine Unklarheit oder eine Oszillation, die künstlerisches Handeln von politischem trennt. Aber auf diese Spannung kann sie trotzdem nicht verzichten. Auch wenn sie außerhalb von Orten der Kunstpräsentation stattfindet, also traditionellen Orten, so bleibt ihr Ort doch immer auch innerhalb der Kunst. Über die Genealogie ihres Materials, die Rezeptions- und Diskursformen des Bereichs, aus dem sie kommt und in dem sie immer auch wahrgenommen werden wird und nicht zuletzt auch über die Weise ihrer Finanzierung. Dankeschön.